wer mich lochen mag, mich lochen mag noch und noch ein Tag. Es herrscht die EDV im Betrieb, hab den Betrieb nicht sehr lieb, nicht sehr lieb. Am Wochentag, er verkrochen lag, verkrochen lag noch und noch ein Tag. Die Menschen sehen aneinander vorbei, als ob aneinander nicht viel sei, nicht viel sei. Am Wochentag, er erbrochen lag noch und noch ein Tag. Was ist der Morgen, der einen erschlägt? Sich zu heftig bewegt. Dieser Wochentag, der mich kochen mag, mich kochen mag noch und noch ein Tag. In der Kantine die Kleine in Weiß treibt mir am Mittag aus den Poren den Schweiß. Wochentag, alter Knochentag, als ich schon angeschlafen lag, kam immer noch ein Tag, halt immer noch ein Tag, bis ich mich nicht mehr fand. Stunden such ich mein Leben in dir, find nur am Abend mein Bier, nur mein Bier. Oh, Wochentag, der verrochen lag wird Epochentag. Denn wird die Arbeit uns das wirklich zur Freude, arbeite ich doch jederzeit. Verdammter Wochentag, alter Knochentag, als ich schon angestochen lag. Nicht mehr fand. Morgenstund hat Gold im Mund, mittags ist der Mund schon ganz wund.